zwei bis vier. Denn sie hat einen Bräutigam und der schwärmt für Musik. So oft er kommt, will er von ihr sofort sein Lieblingsstück. Die Grete übt den ganzen Tag Klavier.